Sprechen des Kelly-Untersuchungsberichtes. Laut Richter Hacken wird morgen Mittag eine Erklärung abgeben, in der er möglicherweise Blair belasten wird. Die sogenannte Vogelgrippe ist jetzt auch in China ausgebrochen. Nach offiziellen Angaben sind 3 Provinzen im Süden des Landes betroffen. 14.000 Enten seien bereits getötet worden. Guten Tag! Ich möchte Ihnen etwas verkaufen, nämlich etwas Volk für dumm. Verbrecher, Senatoren nicht korrupt und mein Strumpf hat niemals Löcher. Die Partei hat immer Recht, die rechts von der Mitte sitzt. Ein Beamter ist ein Mensch, der stets für Arbeit schwitzt. Unsere Erde ist eine Scheibe, unsere Wirtschaft ökologisch. Komm, wir sind aus Marzipan, die Moral ist kategorisch. Die Bäume sind gesund und wir Deutschen sind glücklich. Und wir rubbeln uns was und wir sind doch schon ganz hickrig. Propheten, Stefan Raab ist ein Genie. Und wir alle leben in einer Demokratie. Zitronen schmecken süß und Marmelade nach Essig. Landowski ist Bankier und Helmut Kohl bewegt sich lässig. Auf dem Nordpol ist es warm, in Angola ist Frieden. Und uns allen ist noch ein schönes Leben beschieden. Nazis sind freundlich, der liebe Gott ist ein Mann. Und ich bin der, der wirklich alles kann. Harald Schmidt ist immer lustig und der Mond scheint nur am Tag. Techno spielt man nur akustisch. Hanf macht agil, Berlin ist Metropole und Afghanistan ist reich an nur Wald und Kohle. Der Himmel ist pink und die Sonne scheint grün und wir Deutschen müssen bald vor Ausländern fliehen. Herr Busch kennt die Wahrheit und ist sehr intelligent, weil er Zusammenhänge schon aus großer Höhe erkennt. Es gibt keine Kriegsgefahr und die Menschen werden klüger und zwar Jahr für Jahr. Politiker sind schlau, was die CSU beweist, denn das ist die Partei, die uns ganz sicher nicht bescheißt. Der Terror zeigt uns deutlich, wie schlecht Muselmänner sind und der Wahnsinn macht halt vor ökologisch deutschem Rind. Unsere Scheiße ist aus Plaster, auf Kamtschatka gibt's Melonen. In 2 Jahren werden Menschen auf dem Jupiter wohnen. Gute Nachrichten gebracht und Bill Gates hat sein Vermögen sicher ehrlich gemacht. Im Himmel ist Jahrmarkt, der Fiene legen Eier. Unsere Zukunft ist so rosig und die Hure liegt im Freier. Gitarren haben Tasten, Elefanten sind klein und die Westen unserer Manager sind pointifrei. Coca-Cola löscht den Durst und das Arbeitsamt macht Sinn, so wahr wie ich der König von Frankreich bin. Zwischenzeitlich kostete 1 Euro heute wieder 1.